Lektion 10. 10a. 10a. Интересуетесь инвестициями? Hören Sie gut zu. Ich möchte etwas über Pfandbriefe erfahren. An Aktien sind Sie also nicht interessiert? Nicht in erster Linie. Wenn Sie allerdings etwas ganz Besonderes im Auge haben, sagen Sie mir Bescheid. Das mache ich gerne. Ich dachte auch daran, mir einige Industrieprojekte im Osten Deutschlands anzusehen. Der Gedanke, Geld in die östlichen Bundesländer zu investieren, ist mit Sicherheit nicht falsch. Was halten Sie denn von Immobilien? Je schneller Sie sich ein paar Wohnungen oder Häuser ansehen, desto besser. Kann ich von Ihnen einige Angebote bekommen? Selbstverständlich. An welche Adresse darf ich das Material schicken? Hören Sie gut zu und wiederholen Sie. Я хотел бы что-нибудь узнать о закладных. Ich möchte etwas über Pfandbriefe erfahren. То есть акции вас не интересуют? An Aktien sind Sie also nicht interessiert? Не в первую очередь. Nicht in erster Linie. Однако, если у вас есть на примете что-то конкретное, скажите мне. Wenn Sie allerdings etwas ganz Besonderes im Auge haben, sagen Sie mir Bescheid. С удовольствием. Das mache ich gerne. Я также подумываю о том, чтобы подыскать какие-нибудь промышленные проекты в Восточной Германии. Ich dachte auch daran, mir einige Industrieprojekte im Osten Deutschlands anzusehen. Идея вкладывать деньги в восточные земли очень неплоха. Der Gedanke, Geld in die östlichen Bundesländer zu investieren, ist mit Sicherheit nicht falsch. Что вы думаете о недвижимости? Was halten Sie denn von Immobilien? Чем быстрее вы подыщете квартиры или дома, тем лучше. Je schneller Sie sich ein paar Wohnungen oder Häuser ansehen, desto besser. Могу ли я получить от вас какие-либо предложения? Kann ich von Ihnen einige Angebote bekommen? Конечно. Selbstverständlich. На какой адрес я могу присылать вам материал? An welche Adresse darf ich das Material schicken?